Die satanischen Verse des Mosaismus, Talmud und Schulchan Aruch. Zitat: Der Talmud war Jahrhunderte hindurch der Erzieher, Zucht- und Lehrmeister des jüdischen Volkes. Zitat Ende. Aus Jüdisches Lexikon, Band 5, Seite 855. Zitat: Der Schulchan Aruch ist von den Gemeinden als maßgebende Richtschnur für die religiöse Praxis genommen worden. Zitat Ende. Rabbiner Dr. Moritz Rahmer, Magdeburg, in Piras Universal Konversationslexikon, 1879, 6. Auflage. Der Schulchan Aruch ist im Laufe des 17. Jahrhunderts zum autoritativen Kodex zusammen mit seinen Kommentaren für das orthodoxe Judentum maßgebend geworden. Zitat: Der Schulchan Aruch, wörtlich gedeckter Tisch, erschien erstmalig 1565 und ist der heute letztlich entscheidende und von der Gesamtheit der Judenheit anerkannte Gesetzeskodex des Judentums. Zitat Ende. Philolexikon, Handbuch des jüdischen Wissens, Spalte 677. Der Talmud ist als Grundlage des Schulchan Aruch Volksbesitz und Volksgesetzbuch der gesamten Judenheit. Fußnote: Emil Bernhard Kohn in Führer durch das jüdische Wissen, das jüdische ABC, Seite 259, Berlin, 1935. Der jüdisch-liberale Philosophieprofessor und Talmudkenner Hermann Cohen beschwor am 5. April 1888 als Sachverständiger vor der Strafkammer in Marburg, Zitat: Die im Talmud enthaltenen Vorschriften des Glaubens und der Sitte sind für den Juden bindend, sie gelten als Gesetz. Zitat Ende. Das jüdische Lexikon, Band 3, Seite 142. Der Talmud über das Verhältnis der Juden zu Nichtjuden. Zwecks Beleuchtung des Jewish Mindset lasse ich hier einen Auszug aus einem Beweisantrag folgen, den ich als Angeklagter im Berliner Judaismusprozess vorgetragen habe. Fußnote: In der Strafsache gegen Dr. Reinhold Oberlercher, Uwe Menen und Horst Mahler wegen des Verdachts der Volksverhetzung, Landgericht Berlin 522-1-03. Ende der Fußnote. Zitat: Beweisantrag zu Römisch 3. Der Sachverständige für Judaistik wird zur Überzeugung des Gerichts darlegen, dass im babylonischen Talmud folgende Lehren gegeben werden. Zitat: Jabmut, Folio 16b, 45a. Wenn ein Nichtjude oder ein Sklave einer Israelitin beiwohnt, so ist das Kind ein Hurenkind. Berakot, Folio 25b. Rabbi Jehuda sagte: Vor einem nackten Nichtjuden ist es verboten, das Schema zu lesen. Warum vor einem Nichtjuden? Dies ist ja auch bei einem Israeliten der Fall. Dies ist nötig, da es ja von ihnen heißt, Ezekiel 23,20, deren Fleisch dem Fleisch des Esels gleicht, so könnte man glauben, er sei nur als Esel zu betrachten. Folio 58b: Wer die Gräber der Nichtjuden sieht, spreche, Jeremia 50,12, beschämt ist eure Mutter, zu Schanden, die euch geboren hat. Baba Batra, Folio 114b: Die Juden allein werden Menschen genannt, die Nichtjuden aber werden nicht Menschen, sondern Vieh genannt. Vergleiche Jebamot 61a, Kerithot 6b,7a. Nida 45a: Wie Fleisch von Eseln ist ihr Fleisch. Erubin, Folio 41b: Drei Dinge bringen den Menschen von seinem Verstand und von der Anerkennung seines Schöpfers, nämlich Nichtjuden, ein böser Geist und drückende Armut. Folio 47a: Ein Nichtjude kann kein Zeugnis ablegen. Folio 47b: Rabbi Chiya sagte, ein Nichtjude wird wegen eines Betruges unter einer Peruta, in Klammern heller Pfennig, hingerichtet und er kann das nicht zurückerstatten, weil er einem Israeliten Sorgen verursachte. Folio 61a: Denn es heißt, Ezekiel 34,31, ihr aber seid meine Schafe, die Schafe meiner Weide, Menschen seid ihr. Das heißt, Ihr heißt Menschen, die weltlichen Völker heißen aber nicht Menschen. Tosefot, Folio 94b. Der Samen der Nichtjuden, in Klammern Fremden, Nokrim, ist ein Viehsamen. Dasselbe steht in Ketubot 3b. Kedushin, Folio 82a. Der beste Arzt gehört in die Hölle und der beste Metzger ist ein Genosse Amaleks und den besten der Goyim sollst du töten. Siehe auch Jerusalemer Talmud Kiddushin 40b, Sofrim, römisch 15,10, Aboda Zara 26b, Tosefot, Maimonides, Yad Chasaka, zu deutsch starke Hand, 49b, Rabbi Yismael, Michita, deutsch Zerstörung, 11a. Anmerkung des Autors. Den besten der Goyim sollst du töten, ist eine rekursive Formel, die besagt, dass alle Goyim zu töten seien. Wenn heute A der Beste ist und deshalb getötet wird, tritt ein anderer an seine Stelle als Bester, der dann auch zu töten ist, und so weiter, bis von den Goyim keiner mehr da ist, also auch nicht deren Bester sein kann. Sota, Folio 35b. Es heißt, Jesaja 35,12, die Völker werden zu Kalk verbrannt. Gleich wie der Kalk keinen Bestand hat, sondern verbrannt wird, so haben auch die weltlichen, in Klammern nicht-jüdischen, Völker keinen Bestand im Weltgericht, sondern werden verbrannt. Baba Kama, Folio 114a. Wenn ein Israelit ein Grundstück, das an das Feld eines anderen Israeliten grenzt, an einen Nichtjuden verkauft, so tue man ihn in den Bann, weil der Nachbar sagen kann, du hast einen Löwen an meiner Grenze hingelagert. Man lässt ihn so lange im Bann, bis er die Verantwortung für jeden Schaden, der durch diesen entsteht, übernimmt. Dasselbe steht im Baba Metzia, Folio 108b und Jore de A, 334,43. Baba Metzia, Folio 33b. Wir werden eure Freunde ansehen und sie werden zu Schanden sein. Jesaja 66,5. Das ist, die weltlichen Völker werden zu Schanden sein, die Israeliten werden sich freuen. Tosefot, Folio 61a. Die Beraubung eines Bruders, in Klammern Israeliten, ist nicht erlaubt. Die Beraubung eines Nichtjuden ist erlaubt, denn es steht geschrieben, drittes Buch Mose, Kapitel 19, Vers 13, du sollst deinem Bruder kein Unrecht tun. Aber diese Worte, sagt Jehuda, haben auf den Goy keinen Bezug, indem er nicht dein Bruder ist. Folio 111b. Nach Jehuda ist die Beraubung eines Bruders, in Klammern Israeliten, nicht erlaubt, die Beraubung eines Nichtjuden ist erlaubt. Siehe oben Folio 61a. Baba Batra, Folio 54b. Die Güter der Nichtjuden gleichen der Wüste. Sie sind wie ein herrenloses Gut und jeder, der zuerst von ihnen Besitz nimmt, erwirbt sie. Dasselbe steht im Chushen Hamishpat 156,5 und 271,4. Sanhedrin, Folio 57a. Es wird bezüglich des Raubes gelehrt, Diebstahl, Raub und Raub einer schönen Frau und desgleichen ist einem Nichtjuden gegenüber einem Nichtjuden und einem Nichtjuden gegenüber einem Israeliten verboten und einem Israeliten gegenüber einem Nichtjuden erlaubt. Das Blutvergießen ist einem Nichtjuden gegenüber einem Nichtjuden und einem Nichtjuden gegenüber einem Israeliten verboten und einem Israeliten gegenüber einem Nichtjuden erlaubt. Das Zurückhalten des Lohnes ist einem Nichtjuden gegenüber einem Nichtjuden und einem Nichtjuden gegenüber einem Israeliten verboten und einem Israeliten gegenüber einem Nichtjuden erlaubt. Es wird gelehrt, dass man Nichtjuden und Kleinviehhirten weder heraufziehe, in Klammern, wenn die in eine Grube fallen und in Lebensgefahr schweben, noch hinabstoße. Dasselbe steht bei Aboda Zara, Folio 13b und 26b. Folio 58b. Wenn ein Nichtjude einen Israeliten schlägt, so verdient er den Tod. Wenn jemand einen Israeliten ohrfeigt, so ist es ebenso, als hätte er die Gottheit geohrfeigt. Folio 59a. Wenn ein Nichtjude am Schabbat feiert, so verdient er den Tod, denn es heißt, 1. Buch Mose 8,22, Tag und Nacht sollen sie nicht ruhen. Wenn ein Nichtjude sich mit der Gesetzeslehre, in Klammern Tora, befasst, so verdient er den Tod, denn es heißt, 5. Mose 33,4, eine Lehre übergab Mosche zum Erbbesitz. Tosefot, Folio 74b. Der Beischlaf der Fremden, in Klammern Nichtjuden, ist wie Beischlaf der Viecher. Folio 82a. Erchia sagte, jeder, der eine Nichtjüdin beschläft, tut ebenso, als hätte er sich mit den Götzen verschwägert, so dürfen ihn die Eiferer niederstoßen. Abodazara, Folio 4b. Einen Heretiker darf man eigenhändig töten. Folio 20a. Rabbi Jehuda sagte, man darf nicht sagen, wie schön ist diese Nichtjüdin. Als Rabbi Akiba die Frau Rufus sah, spuckte er aus, lächelte und weinte. Siehe auch Jure da 81,7. Folio 21a und b. Man darf den Fremden in Israelland keine Häuser vermieten und umso weniger Felder. Im Ausland darf man ihnen vermieten. Und selbst da, wo es ihnen zu vermieten erlaubt ist, gilt dies nicht von einem Wohnraum, weil er da seine Götzen hineintragen würde. Folio 22b. Mer Ukaba sagte, die Nichtjuden treiben Unzucht mit den Weibern ihrer Genossen, und wenn ein Nichtjude zuweilen zu ihr kommt und sie nicht antrifft, so beschläft er das Tier, welches er da findet. Wenn du aber willst, sage ich, selbst wenn er sie antrifft, beschlafe er dieses, denn der Meister sagte, das Tier eines Israeliten sei ihnen lieber als ihre eigene Frau. Rabbi Jehuda erzählte, er habe gesehen, wie ein Nichtjude eine Gans auf dem Markt kaufte und sie beschlief, erwürgte und aß. Folio 26a. Eine Israelitin darf einer Nichtjüdin keine Geburtshilfe leisten, weil sie damit ein Kind für den Götzendienst gebären hilft. Dasselbe steht im Orach Rachim 330,2. Eine Nichtjüdin darf das Kind einer Jüdin nicht säugen, weil die des Blutvergießens verdächtig ist. Auch im Jure Dea 154,2. Folio 26b. Rabbi Abahu lehrte vor Rabbi Jochanan, die Fremden und Kleinviehhirten soll man nicht aus der Todesgefahr oder aus der Grube heraufziehen und auch nicht hinabstoßen. Aber die Heretiker, Verräter und Abtrünnige soll man hinabstoßen und nicht heraufziehen. Wenn sich eine Stiege in der Grube befindet, zerstöre man sie und spreche zu ihm, damit mein Vieh nicht hinabfalle, sollte ein Stein zum Zudecken der Öffnung vorhanden sein. So wälzt man ihn auf die Öffnung und sagt, ich lasse die Öffnung so lange zu, bis ich mein Tier vorüberführe. Wenn sich darin eine Leiter befindet, so nehme man sie fort und sage zu ihm, ich will erst meinen Sohn vom Dach herabholen. Dasselbe steht im Folio 13b und im Sanhedrin Folio 57a. Folio 37a. Rabbiner sagte, ein nichtjüdisches Mädchen von 3 Jahren und einem Tag, da sie dann zum Beischlaf geeignet ist, verunreinigt ebenfalls gleich einer Flussbehafteten. Das geschändete Mädchen hat beim Beischlaf keinerlei Genuss. Baba Kama, Folio 113b. Woher wissen wir, dass das Verlorene eines Nichtjuden erlaubt ist? Es heißt, 5. Mose 22,3, mit allem Verlorenen deines Bruders, also deinem Bruder, musst du es zurückgeben, nicht aber einem Nichtjuden. Bringt er es aber ihm zurück, so begeht er eine große Gesetzesübertretung. Joma, Folio 85a. Rabbi Josef sagt, bei der Lebensrettung richtet man sich nicht nach der Mehrheit. Wenn aber die Mehrheit aus Nichtjuden ist, so ist man zur Lebensrettung nicht verpflichtet. Yom Tov oder Betzak, Folio 21b. Rabbi Jose und Rabbi Akiba sagen, für euch, nicht aber für Hunde, für euch, nicht aber für Nichtjuden, sind die Feiertage. Warum sind aber die Hunde mit inbegriffen und die Nichtjuden ausgeschlossen? weil ihre, also der Hunde, Nahrung dir obliegt und die Nahrung der Nichtjuden dir nicht obliegt. Baba Kama, Folio 37b. Wenn der Ochs eines Israeliten den Ochsen eines Nichtjuden niedergestoßen hat, so ist der Israelit ersatzfrei. Wenn aber der Ochs eines Nichtjuden den Ochsen eines Israeliten niedergestoßen hat, so muss er, ob gewarnt oder ungewarnt, den vollständigen Schaden ersetzen, weil Gott ihr, der Nichtjuden, Vermögen, den Israeliten freigab. Siehe auch Folio 13a, ferner Folio 38a und Choshen HaMishpat 406,1. Folio 113a. Wenn ein Israelit mit einem Nichtjuden vor Gericht kommt, so sollst du ihm nach jüdischem Gesetz möglicherweise Recht geben und zu jenem Nichtjuden sagen, so sei es nach eurem Gesetz. Wenn aber dies auch nicht, so komme jenem, also dem Nichtjuden, mit einer Hinterlist. Folio 113b. Shemuel sagte, das Irreführen des Akum beim Zurückgeben, in Klammern, wenn der Nichtjude sich zu seinem Nachteil geirrt oder ihn betrogen hat, beim Zurückzahlen ist erlaubt. Baba Metzia, Folio 24a und b. Wenn irgendwo die Mehrheit aus Israeliten besteht, so muss man die gefundene Sache ausrufen. Wenn aber die Mehrheit aus Nichtjuden besteht, so kann man sie behalten. Folio 26b. Wenn jemand gesehen hat, dass einem ein Sus in den Sand gefallen ist und er ihn gefunden und an sich genommen hat, so braucht er ihn nicht zurückzugeben. Wenn jemand in einem Laden etwas findet, so gehört es ihm. Wenn zwischen dem Ladentisch und dem Krämer, so gehört es dem Krämer. Wenn vor einem Wechsler, so gehört es dem Wechsler. Wenn jemand von seinem Nächsten Früchte gekauft oder jemand ihm Früchte geschickt und er darunter Geld findet, so gehört es ihm. Ist es aber eingebunden, so muss er es ausrufen. Joiria, Folio 84b. Wenn an einem Schabbat 9 Christen mit einem Juden verschüttet würden und ein anderer Jude würde sie retten, wir glauben, sie alle würden dem Juden dankbar sein, wenn sie auch wüssten, dass der Jude es bloß tat, um seinen Glaubensgenossen zu retten. Juden im Talmud über sich selbst. Ta'anit, Folio 3a. Wie die Welt nicht ohne Winde bestehen kann, so kann sie auch nicht ohne Israeliten bestehen. Folio 10a. Zuerst ist das Land Israel geschaffen worden, am Ende erst die ganze Welt. Das Land Israel tränkt der Heilige selbst, die ganze Welt tränkt ein Bote. Das Land Israel trinkt Regenwasser, die ganze Welt nur von dem Überreste. Das Land Israel trinkt zuerst und nachher erst die ganze Welt. Gleich einem Menschen, der Käse bereitet, der das Genießbare herausnimmt und das Unbrauchbare zurücklässt. Kiddushin, Folio 4b. 10 Maß Weisheit kam auf die Welt, 9 Maß bekam das Land Israel und 1 Maß die ganze übrige Welt. 10 Maß Schönheit kam auf die Welt, 9 Maß bekam das Land Israel und 1 Maß die ganze übrige Welt. Sanhedrin 104a. Rabba sagte im Namen Rabbi Jochanans, überall, wohin sie, die Juden, kommen, sollen sie sich zu Fürsten ihrer Herren machen. Das ist, sie müssen nach Herrschaft streben. Chulin, Folio 91b. Die Juden sind nach dem Talmud vor Gott angenehmer als die Engel. Berachoth, Folio 7a. Gott lässt seine Majestät nur unter den Juden wohnen. Schabbat 67a. Alle Juden sind geborene Königskinder. Megillah, Folio 28a. Von Abuha und Minjamin bat einer, es möge ihm zugute kommen, dass er nie einen Nichtjuden angeschaut hat, und ein anderer, es möge ihm zugute kommen, dass er sich nie mit einem Nichtjuden assoziiert hat. Baba Metzia, Folio 84a. Eliyahu begegnete einst dem Rabbi Yismael und schimpft ihn zusammen, weil er die jüdischen Diebe zur Hinrichtung angezeigt hatte. Baba Bata, Folio 92b. Rabbi Yochanan sagte, die frommen Israeliten sind dem Herrn lieber als die diensttuenden Engel. Dasselbe steht in Holin 91b. Jabmut, Folio 63a. Ferner sagt Eleazar, alle Geschlechter, die am Erdboden wohnen, werden nur wegen der Israeliten gesegnet. Selbst die Schiffe, die nach Gallien und nach Spanien verkehren, werden nur der Israeliten wegen gesegnet. Sanhedrin, Folio 37a. Der Mensch wurde deshalb einzig geschaffen, um dich zu lehren, dass jeder, der eine israelische Seele vernichtet, nach der Schrift ebenso viel tut, als hätte er die ganze Welt vernichtet. Und jeder, der eine israelische Seele erhält, macht nach der Schrift ebenso viel, als hätte er die ganze Welt erschaffen. Pesachim, Folio 49a. Ein Mensch aus dem gemeinen Volk darf kein Fleisch essen. Man darf sich nicht zu einem Menschen aus dem gemeinen Volk auf der Reise gesellen. Einen Menschen aus dem gemeinen Volk darf man wie einen Fisch zerreißen, in Klammern vom Rücken aus. Wenn jemand seine Tochter an einen Menschen aus dem gemeinen Volk verheiratet, so ist es ebenso, als würde er sie binden und vor einen Löwen hinlegen. Er schlägt sie und vollzieht den Beischlaf, ohne Scham zu besitzen. Ketubot, Folio 28a. Rabbi Jehoshua sagte, es ist dem Israelit verboten, seinen Sklaven die Tora zu lesen. Zitat Ende. Weisungen des Schulchan Aruch. Zitat. Beweisantrag zu Römisch 4. Der Sachverständige für Judaistik und jüdische Zeitgeschichte wird durch seine besondere Sachkunde dem Gericht zuverlässig die Kenntnis der Tatsache vermitteln, dass im Schulchan Aruch Folgendes gelehrt wird. Zitat. Einer Jüdin leistet man am Schabbat Geburtshilfe, auch wenn dadurch der Schabbat entweiht wird. Einer Nichtjüdin leistet man am Schabbat keine Geburtshilfe, auch nicht mit einer Handlung, worin keine Entweihung des Schabbats liegt. Orach Chachim 331. Hat ein Jude einen Nichtjuden bestohlen und das Gericht legt jenem Juden einen dies bestreitenden Eid auf in Gegenwart anderer Juden, diese aber wissen, dass er falsch schwören wird, so sollen sie ihn zu einem Vergleich mit dem bestohlenen Nichtjuden nötigen und auf ihn einwirken, nicht falsch zu schwören, auch wenn er doch noch zum Eide genötigt werden sollte, weil durch seinen offensichtlich falschen Eid der Name entheiligt würde. Wird er aber zum Eid genötigt, ohne dass sein Meineid nachweisbar ist, so soll er falsch schwören, aber den Eid in seinem Herzen vernichten, weil er zu ihm gezwungen ist. Jure D.A. 239.1. Hat ein Nichtjude eine Geldforderung an einen Juden und ein anderer Jude kann als einziger Zeuge für den Nichtjuden gegen den Juden aussagen, so ist es da, wo das nichtjüdische Recht, im Gegensatz zum jüdischen, schon auf Aussage eines Zeugen zur Zahlung verurteilt, dem anderen Juden verboten, für den Nichtjuden Zeugnis abzulegen, widrigenfalls er in den jüdischen Bann getan wird. Choshen ha-Mishpat 28,3. Hab und Gut der Nichtjuden ist wie herrenloses Gut und wer zuerst kommt, ist berechtigt. Choshen ha-Mishpat 156,6 Hagar. Hat von zwei Geschäftsteilhabern, Kompagnons, der eine etwas gestohlen oder geraubt, so muss er den daraus erzielten Gewinn mit seinem Sozius teilen. Ist ihm aber dabei Schaden entstanden, so muss er den Schaden allein tragen. Choshen ha-Mishpat 176,12. Macht ein Jude mit einem Nichtjuden ein Geschäft und ein anderer Jude hilft ihm, den Nichtjuden irre zu führen in Bezug auf Maß, Gewicht oder Zahl, so teilen sich beide Juden den Gewinn, gleich viel, ob der Zweite dem Ersten gegen Bezahlung oder umsonst geholfen hat. Choshen ha-Mishpat 183,7 Hagar. Der Jude, der eine Sache findet, die ein Jude verloren hat, ist verpflichtet, sich Mühe zu geben, um sie ihm wieder zuzustellen. Denn es heißt, 5. Buch Mose 22,1, du sollst es deinem Bruder zurückbringen. Den verlorenen Gegenstand eines Nichtjuden zu behalten, ist dem jüdischen Finder erlaubt, denn es heißt, 5. Buch Mose 22,1, das Verlorene deines Bruders, Volksgenossen, sollst du zurückbringen. Bringt aber der jüdische Finder dem nichtjüdischen Verlierer den Fund dennoch zurück, so begeht er eine Gesetzesübertretung, weil er die wirtschaftliche Macht der Gesetzesfeinde stärkt. Choshen HaMishpat 266,1. Ist ein Jude einem Nichtjuden etwas schuldig, der Nichtjude aber gestorben und kein anderer Nichtjude weiß etwas von der Schuld, so ist der Jude nicht verpflichtet, die Schuld an die Erben zu zahlen. Choshen HaMishpat 238 Hagen. Den Irrtum eines Nichtjuden auszunutzen ist erlaubt, zum Beispiel ihn beim Rechnen irren zu lassen oder ein von ihm vergessenes Darlehen nicht zurückzuzahlen, sofern er es nicht merkt und keine Entweihung des Namens geschieht. Choshen HaMishpat 348,2 Hach und so weiter. Zitat Ende. Warum den Goyim der Blick auf das Judentum bei Strafe verboten ist. Das Judentum ist darauf angewiesen, nicht als das Nein zum Leben der Völker wahrgenommen zu werden. Gelegentlich wird von jüdischer Seite versucht, die Tora gegenüber den Nichtjuden zu verharmlosen mit der Behauptung, dass diese nur allegorisch zu verstehen sei. Hinter dem, was in den Texten vordergründig als grausam und menschenverachtend erscheine, müsse der Sinn aufgespürt werden, der bei rechtem Verständnis etwas ganz anderes zum Ausdruck bringe. Das ist einer der unverschämtesten Täuschungsversuche der Judenheit. Und die vielgerühmte Gelehrsamkeit der Rabbiner ist wesentlich die Furcht jahrtausende alter Bemühungen, diesen Täuschungsversuch zum Erfolge zu führen. Wer sich auf diese Spitzfindigkeiten einlässt, wird im Drahtverhau jüdischer Rabulistik verbluten. Die maßgebliche jüdische Deutung des Alten Testaments hat sich in Jahrtausenden durch mündliche Überlieferung in den berühmten Lehrhäusern herauskristallisiert und im 7. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung im Talmud und, daraus herausgefiltert, noch später im Schulchan Aruch den schriftlichen Ausdruck erhalten. Jahrhundertelang war die Judenheit bemüht, den Talmud vor den Goyim geheim zu halten. Anfänglich war sie damit erfolgreich. Heutigen Tags ist eine von einem jüdischen Verlag herausgebrachte 12-bändige Übersetzung in die deutsche Sprache zugänglich. Der wiedergegebene Auszug aus meinem Beweisantrag stellt nur eine bescheidene Blütenlese dar. Lässt man diese auf sich wirken, wird es verständlich, warum Nichtjuden, die sich mit der Tora-Lektüre befassen, mit dem Tode bedroht werden. Zitat: Wenn ein Nichtjude sich mit der Gesetzlehre Tora befasst, so verdient er den Tod, denn es heißt, 5. Buch Mose 33,4, eine Lehre übergab Mosche zum Erbbesitz. Talmud Sanhedrin, Folio 59a. Der Talmud liefert hundertfältig den Beweis, dass der Judenheit ihre durch ihr Wesen bedingte prekäre Lage in der Diaspora stets gegenwärtig ist und für sie handlungsbestimmend sein muss. Ihr wird vorgeschrieben, die Goyim zu schädigen, wo und wie es nur geht. Aber dabei hat sie stets darauf zu achten, dass durch ihr Verhalten kein Schatten auf Jahwe, ihren Eigentumsgott, fällt. Diese Behauptung ist so schwerwiegend und wird von der Judenheit, wie könnte es anders sein, so heftig in Frage gestellt, dass sie hier mit der vorstehenden Auswahl entsprechender Zeugnisse aus Talmud und Schulchan Aruch belegt werden musste.